bereuen, dass du jetzt nicht mehr bei mir bist. Das werde ich nie bereuen. Als ich so als ein neuer Freund, den konnte ich immer hassen. Das Arschloch finde ich dich, er wird wohl zu dir passen. Da müsst du doch was Schlimmes kommen. Ich will nie wieder der Arsch von irgendjemand.